Zweiter Teil: Die Kreuzigung. Dein Wuchs ist hoch wie ein Palmenbaum, deine Brüste gleichen den Trauben am Wein. In den Palmenbaum muss ich steigen und deine Zweige ergreifen. Lass deine Brüste sein wie Trauben am Wein und deinen Gaumen wie guter Wein. Lass deine Brüste sein wie Trauben am Wein und deinen Gaumen wie guter. Vom nächstgelegenen Kreuz tönte ein Lied. Der hier hängende Gesters hatte 3 Stunden nach der Kreuzigung infolge der Fliegen und der Sonne den Verstand verloren. Und jetzt sang er von Weintrauben. Aber sein Kopf mit dem Turban bewegte sich noch ab und zu. Dann erhoben sich die Fliegen träge von seinem Gesicht und ließen sich sogleich erneut darauf nieder. Dismas am 2. Kreuz litt noch mehr als die anderen, denn er war bei Bewusstsein und bewegte den Kopf rhythmisch nach rechts und links, um das Ohr gegen die Schulter zu stoßen. Glücklicher als die beiden war Jeschua. Schon in der ersten Stunde hatte ihn mehrmals das Bewusstsein verlassen. Dann war er gänzlich in Ohnmacht gesunken und sein Kopf im aufgelösten Turban hing herab. Er war so dicht mit Fliegen und Bremsen bedeckt, dass sein Gesicht unter einer kribbelnden schwarzen Maske verschwand. Auf dem Bauch, in den Leisten und unter den Achseln saßen fette Bremsen und saugten an dem nackten, gelben Leib. In den Palmenbaum muss ich und seine Zweige greifen, lass deine Brüste sein wie Trauben am Wein und deinen Gaumen wie guter Wein. Einer der Henker ergriff dem Wink des Mannes mit der Kapuze gehorchend eine Lanze. Der andere brachte einen Eimer und einen Schwamm zum Kreuz. Der erste Henker stieß mit der Lanze erst gegen den einen, dann gegen den anderen gestreckten Arm Jeschuas, die mit Stricken an die Querbalken des Kreuzes geschnürt waren. Ein Zucken ging durch den Körper mit den vortretenden Rippen. Der Henker führte das Speerende über Jeschuas Bauch. Da hob dieser den Kopf. Summend stiegen die Fliegen auf, und das Gesicht des Gekreuzigten kam zum Vorschein, von Stichen gedunsen mit verquollenen Augen, ein nicht wiederzuerkennendes Gesicht. Jeschua HaNazri zwang die verklebten Lider auseinander und blickte hinab. Seine Augen, früher klar, waren jetzt trüb. Nazri! HaNazri bewegte die geschwollenen Lippen. Was willst du? Warum bist du gekommen? Trink! Der wassergetränkte Schwamm auf der Speerspitze näherte sich Jeschuas Lippen. In dessen Augen blinkte Freude. Er brachte die Lippen an den Schwamm und saugte gierig die Feuchtigkeit ein. Vom Nebenkreuz drang die Stimme des Dismas. Ungerecht! Ich bin genauso ein Schächer wie er! Dismas spannte sich, aber er konnte sich nicht bewegen. Seine Arme waren an 3 Stellen an den Querbalken geschnürt. Er zog den Bauch ein, krallte die Nägel in den Querbalken und wandte den Kopf zum Kreuz Jeschuas und Wut loderte in seinen Augen. Eine Staubwolke zog über den Gipfel und es wurde rasch dunkel. Die Wolke überzog schon den halben Himmel und eilte gen ihre Schalei. Kochende weiße Wölkchen flogen der von Feuer und schwarzer Nässe erfüllten Gewitterwolke voraus. Direkt über dem Schädelberg blitzte und donnerte es. Der Henker nahm den Schwamm vom Speer. Preise den großmütigen Hegemann! Und stieß Jeschua sanft den Speer ins Herz. Der zuckte. Flüsterte. Hegemann. Blut lief ihm über den Bauch. Sein Unterkiefer zuckte krampfhaft. Sein Kopf sank herab. Beim zweiten Donnerschlag hatte der Henker auch Dismas getränkt und ihn mit denselben Worten »Preise den Hegemon« getötet. Gestas, der nicht mehr denken konnte, schrie erschrocken auf, als der Henker vor ihm stand. Doch sowie der Schwamm seine Lippen berührte, schlug er brüllend die Zähne hinein. Gleich darauf hing auch sein Körper schlaff in den Stricken. Der Mann mit der Kapuze folgte dem Henker und dem Centurio, und hinter ihm ging der Chef der Tempelwache. Beim ersten Kreuz blieb der Mann mit der Kapuze stehen, betrachtete aufmerksam den blutüberströmten Jeschua, berührte mit weißer Hand dessen Fuß und sagte zu seinen Begleitern, er ist tot. Das Gleiche wiederholte sich bei den anderen Kreuzen. Danach gab der Tribun dem Centurio ein Zeichen, wandte sich ab und stieg mit dem Chef der Tempelwache und dem Mann mit der Kapuze den Berg hinunter. Es war schon sehr dunkel. Blitze furchten den schwarzen Himmel. Plötzlich spritzte Feuer aus ihm hervor und der Ruf des Centurios, die Kette zurückziehen, ging im Donner unter. Die Soldaten stürmten glücklich den Berg hinab und setzten im Laufen die Helme auf. Finsternis verhüllte ihr Schaleim. Plötzlich flutete ein Platzregen herab und erreichte die Zenturien auf halber Höhe des Berges. So dicht strömte das Wasser hernieder, dass den abwärts laufenden Soldaten bereits tobende Wasserwogen hinterdrein jagten. Sie glitten aus, stürzten in den aufgeweichten Lehm und beeilten sich, die glatte Straße zu erreichen, auf der durch den niederprasselnden Regen kaum zu sehen die völlig durchnässte Reiterei gen ihre Schaleim sprengte. Nach wenigen Minuten befand sich auf dem Hügel mitten in der Brühe aus Donner, Wasser und Feuer nur noch ein Mensch. Levi schwenkte das doch nicht sinnlos gestohlene Messer, rutschte von schlüpfrigen Vorsprüngen ab, klammerte sich an alles und manchmal auf allen Vieren kriechend, strebte er den Kreuzen zu. Bald verschwand er in der dichten Finsternis, bald beleuchtete ihn das zuckende Licht. Bis an die Knöchel im Wasser watend, erreichte er die Kreuze. Hier riss er sich den regenschweren Talit herunter und schmiegte sich im bloßen Hemd an Jeschuas Füße. Erst zerschnitt er die Stricke an den Knöcheln, dann stieg er auf den unteren Querbalken, umfing Jeschua und befreite dessen Arme von der oberen Verschnürung. Der nasse, nackte Körper stürzte auf ihn herab und warf ihn zu Boden. Levi wollte ihn sich auf die Schultern laden, doch da kam ihm ein Gedanke. Er ließ den Körper mit dem zurückgebogenen Kopf und den ausgestreckten Armen im Wasser liegen und lief, im glitschigen Lehm ausrutschend, zu den anderen Kreuzen. Auch hier zerschnitt er die Stricke und die beiden Körper fielen zu Boden. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Wenig später befanden sich auf dem Gipfel nur noch die beiden Leichname und die drei leeren Kreuze. Das Wasser stieß die Körper und bewegte sie. Levi und Jeschuas Körper waren nicht mehr auf dem Schädelberg. Dritter Teil, wie der Prokurator Judas aus Kiriath zu retten versuchte. Die Finsternis, die vom mittelländischen Meer herüberkam, deckte die dem Prokurator verhasste Stadt zu. Verschwunden waren die Hängebrücken, die den Tempel mit der schrecklichen Burg Antonia verbanden. Vom Himmel senkte sich ein Abgrund nieder und verhüllte die geflügelten Götter über dem Hippodrom, den Palast der Hasmonäer mit seinen Schießscharten, die Basare, die Karawansereien, die Gassen, die Teiche. Verschwunden war Jerusalem, die große Stadt, als hätte sie nie existiert. Alles hatte die Finsternis verschlungen und sie schreckte alles Lebendige in Jerusalem und seiner Umgebung. Eine seltsame, dunkle Wolke trug es vom Meer heran gegen Ende dieses Tages, des 14. Tages des Frühlingsmonats Nisan. Schon hatte die Wolke ihren Bauch über den Schädelberg gewälzt, wo die Henker rasch die Verurteilten erstachen. Schon wälzte sie sich über den Tempel von Jerusalem, kroch in rauchigen Strömen den Berg herab und überflutete die Unterstadt. Sie floss zu den Fenstern hinein und jagte die Menschen aus den krummen Straßen in die Häuser. Sie hatte es nicht eilig, ihre Nässe abzugeben und gab vor der Hand nur Licht ab. Jedes Mal, wenn Feuer das schwarze Gebäude zerriss, stieß aus der brodelnden Finsternis der mächtige Block des Tempels mit gleißendem, geschuppten Dach zum Himmel empor. Aber es erlosch sofort wieder und der Tempel sank zurück in den dunklen Abgrund. Ein paar Mal wuchs er aus ihm hervor und verschwand wieder und sein Verschwinden war jedes Mal von Katastrophendonner begleitet. Andere flackerige Lichtentladungen entrissen dem Abgrund den Palast Herodes des Großen, der dem Tempel gegenüber auf dem Westhügel stand, und die schrecklichen, blicklosen Goldstatuen flogen hinauf zum schwarzen Himmel, ihm die Arme entgegenstreckend. Doch wieder verbarg sich das Himmelsfeuer und die schweren Donnerschläge jagten die goldenen Statuen zurück in die Finsternis. Der Platzregen brach ganz plötzlich hernieder und im selben Moment schwoll das Gewitter zum Orkan. Da, wo gegen Mittag nahe der marmornen Gartenbank der Prokurator mit dem Hohenpriester gesprochen hatte, wurde eine Zypresse wie ein Schilfhalm geknickt. Es krachte wie ein Kanonenschuss. Zusammen mit Wasserstaub und Hagelkörnern trieb der Sturm abgerissene Rosen, Magnolienblätter, Zweige und Sand auf dem Balkon unter der Kolonnade. Der Orkan verwüstete den Garten. Zu diesem Zeitpunkt befand sich unter der Kolonnade nur ein Mensch, und dieser Mensch war der Prokurator von Judäa, Pontius Pilatus. Jetzt saß er nicht im Sessel, sondern lag neben dem mit Speisen und Weinkrügen besetzten niedrigen Tischchen auf einem Ruhebett. Das zweite Ruhebett auf der anderen Tischseite war leer. Zu Füßen des Prokurators breitete sich eine blutrote Lache, in der die Scherben eines Kruges schwammen. Der Diener, der vor dem Gewitter den Tisch gedeckt hatte, war vom Blick des Prokurators verwirrt worden und es hatte ihn bestürzt, dass sein Herr unzufrieden mit ihm war. Ärgerlich hatte der Prokurator den Krug aufs Mosaikpflaster geschmettert. Warum siehst du mir nicht ins Gesicht, wenn du zureichst? Hast du etwas gestohlen? Das schwarze Gesicht des Afrikaners war grau geworden. In seinen Augen blinkte tödliche Angst. Er zitterte und hätte beinahe einen zweiten Krug zerschlagen. Doch der Zorn des Prokurators verflog ebenso rasch, wie er gekommen war. Der Afrikaner wollte hastig die Splitter auflesen und die Lache wegwischen, aber der Prokurator winkte ihn weg und da lief der Sklave hinaus. Die Pfütze jedoch war geblieben. Während des Orkans verbarg sich der Afrikaner neben einer Nische, in der die Statue einer weißen, nackten Frau mit geneigtem Kopf stand. Er hatte Angst, dem Prokurator zur Unzeit vor die Augen zu kommen und fürchtete zugleich, den Moment zu verpassen, da dieser ihn vielleicht rief. Der im Gewitterdämmer ruhende Prokurator goss sich selbst Wein in die Schale, trank in langen Zügen, griff von Zeit zu Zeit nach dem Brot, brach es, schluckte es in kleinen Stücken, schlürfte ab und zu eine Auster, kaute Zitronen und trank wieder. Wäre das Brüllen des Wassers nicht gewesen, die Donnerschläge, die das Dach des Palastes platt zu drücken drohten, das Prasseln des Hagels auf den Balkonstufen, hätte man den Prokurator im Selbstgespräch murmeln hören können. Und hätte sich das trügerische Flackern des Himmelsfeuers in stetes Licht verwandelt, so hätte ein Beobachter sehen können, dass auf dem Gesicht des Prokurators mit den von schlaflosen Nächten und vom Wein entzündeten Augen Ungeduld lag und er nicht nur die beiden weißen Rosen ansah, die in der roten Lache ertrunken waren, sondern fortwährend das Gesicht dem Garten zuwandte, dem Wasserstaub und dem Sand entgegen, und dass er jemanden erwartete, ungeduldig erwartete. Einige Zeit verging, und der Wasserschleier vor den Augen des Prokurators wurde dünner. So wütend der Orkan auch getobt hatte, jetzt wurde er schwächer. Keine Äste mehr brachen knackend ab und stürzten nieder. Die Donnerschläge und die Blitze wurden seltener. Über Jerschalaim schwebte nicht mehr eine weiß gesäumte violette Decke, sondern die gewöhnliche graue Nachhutwolke. Das Gewitter war zum Toten Meer hin abgezogen. Endlich hörte der Prokurator die lang erwarteten, klatschenden Schritte auf der Treppe, die zur oberen Gartenterrasse vor dem Balkon führte. Er reckte den Hals und seine Augen glänzten vor Freude. Zwischen den beiden Marmorlöwen zeigte sich zuerst der Kopf in der Kapuze, dann der völlig durchnässte Mann, dem der Mantel am Körper klebte. Es war der Mann, der vor der Urteilsverkündung im verdunkelten Palastgemach mit dem Prokurator geflüstert und während der Hinrichtung auf dem dreibeinigen Hocker gesessen und mit dem Stöckchen gespielt hatte. Ohne der Pfützen zu achten, überquerte der Mann mit der Kapuze die Gartenterrasse, trat auf den Mosaikfußboden des Balkons, hob die Hand und sagte mit angenehmer, hoher Stimme auf Lateinisch: Dem Prokurator Gesundheit und Freude. Oh, ihr Götter, ihr habt ja keinen trockenen Faden am Leib. Ein Orkan, was? Seid so gut und kleidet euch rasch um und kommt dann ungesäumt zu mir her. Um sich die Haare zu trocknen, sich umzukleiden, andere Schuhe anzuziehen und überhaupt sich in Ordnung zu bringen, brauchte der Ankömmling sehr wenig Zeit. Und bald erschien er in trockenen Sandalen, trockenem, purpurrotem Militärumhang und mit geglättetem Haar wieder auf dem Balkon. In der Zwischenzeit war die Sonne nach Jerschalaim zurückgekehrt und schickte nun, ehe sie im Mittelländischen Meer versank, der dem Prokurator verhassten Stadt letzte Abschiedsstrahlen zu und vergoldete die Balkonstufen. Die Fontäne hatte sich gänzlich belebt und sang mit voller Kraft. Tauben trippelten umher, gurrten, hüpften über abgebrochene Äste und pickten im nassen Sand. Die rote Lache wurde aufgewischt, die Scherben weggeräumt, auf dem Tisch dampfte Fleisch. Ich erwarte die Befehle des Prokurators. Auf unser Wohl. Und auf das deine, Kaiser, Vater der Römer, teuerste und beste aller Menschen. Also, Was könnt ihr mir über die Stimmung in dieser Stadt sagen? Ich glaube, dass die Stimmung in Jerusalem jetzt befriedigend ist. Man kann sich also dafür verbürgen, dass keine Unruhen mehr drohen. Verbürgen kann man sich nur für eines in der Welt, für die Macht des großen Kaisers. Mögen die Götter ihm ein langes Leben schenken und Frieden aller Orten. Ihr meint also, man könne die Truppen jetzt abziehen? Ich glaube, die Kohorte der Blitzlegion kann abrücken. Es wäre gut, wenn sie zum Abschied noch einmal durch die Stadt marschierte. Das ist ein sehr guter Gedanke, ja. Übermorgen werde ich sie entlassen und selber abreisen. Und ich schwöre euch bei den Laren und beim Gastmahl der 12 Götter, ich würde viel darum geben, könnte ich es schon heute tun. Der Prokurator liebt Jerusalem nicht? Erbarmt euch, es gibt keinen trostloseren Ort auf Erden. Ich spreche schon gar nicht von der Natur. Ich bin jedes Mal krank, wenn ich herkommen muss. Das wäre ja halb so schlimm, aber diese Feste, Magier, Gaukler, Zauberkünstler, Scharen von Pilgern, Fanatiker. Allein schon der Messias, den sie auf einmal in diesem Jahr erwarten. Jeden Moment ist man gewärtig, Zeuge eines höchst unangenehmen Blutbads zu werden. Dauernd muss man die Truppen umgruppieren, Verleumdungen und Denunziationen lesen, von denen die Hälfte einen selber betrifft. Ihr werdet zugeben, dass das langweilig ist. Oh, wenn der kaiserliche Dienst nicht wäre. Ja, die Festtage hier sind schwierig. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass sie recht bald zu Ende gehen. Dann kann ich endlich nach Caesarea zurückkehren, glaubt mir, dieser unsinnige Herodesbau. Yes! Bringt mich noch um den Verstand. Ich kann darin nicht schlafen. Eine seltsame Architektur hat die Welt noch nicht gesehen. Naja, aber zur Sache. Sagt mir, macht euch dieser verfluchte Varavan keine Sorgen? Man sollte denken, dass Varavan jetzt so ungefährlich ist wie ein Lamm. Es ist ihm unbequem, jetzt zu putschen. Zu berühmt. Der Prokurator durchschaut die Dinge, wie immer. Trotzdem, es wird notwendig sein. Oh, der Prokurator sei versichert, dass, solange ich in Judäa bin, Varavan keinen Schritt tun wird, ohne dass man ihm folgt. Jetzt bin ich beruhigt. Wie übrigens immer, wenn ihr hier seid. Der Prokurator ist zu gütig. Aber jetzt erzählt mir bitte von der Hinrichtung. Was ist es, das den Prokurator interessiert? Gab es nicht von Seiten der Menge Versuche, Empörung auszudrücken? Das ist die Hauptsache. In keiner Weise. Das ist sehr gut, sehr gut. Habt ihr euch selbst überzeugt, dass der Tod eingetreten war? Der Prokurator kann dessen gewiss sein. Sag mir, habt ihr ihnen vor der Kreuzigung den Trank gereicht? Ja, aber er hat sich geweigert, ihn zu trinken. Wer? Hegemann, habe ich euch das nicht gesagt? Hanazri. Jeschua. Dieser Wahnsinnige. Von der Sonnenglut zu sterben. Warum verschmäht er, was ihm laut Gesetz geboten wird? Wie drückte er seine Weigerung aus? Er sagte, er bedanke sich und hege keinen Grimm, dass man ihm das Leben nimmt. Gegen wen? Das, Hegemon, hat er nicht gesagt. denn nicht versucht, in Anwesenheit der Soldaten zu predigen oder so? Nein, Hegemann, diesmal war er nicht redselig. Das Einzige, was er sagte, war, die Feigheit sei eine der Hauptsünden. Die Feigheit? Was meint er damit? Es war unklar. Er benahm sich überhaupt recht sonderbar. Wie übrigens immer. Wieso sonderbar? Er versuchte die ganze Zeit, bald dem, bald jenem der Umstehenden in die Augen zu blicken und lächelte dauernd verwirrt vor sich hin. Weiter war nichts? Nichts. Jetzt ist die Sache die, obwohl wir zumindest jetzt keine Anhänger oder Nachfolger von ihm ermitteln können, dürfen wir da keineswegs sicher sein, dass es keine gibt. Um also jedwede Überraschung zu vermeiden, bitte ich euch, unverzüglich und ohne jedes Aufsehen die Körper der drei Gerichteten vom Antlitz der Erde verschwinden zu lassen und sie geheim und in aller Stille zu beerdigen, sodass nichts mehr von ihnen zu hören oder zu sehen ist. Ich gehorche, Hegemann. Angesichts der komplizierten und verantwortungsvollen Aufgabe gestattet mir, dass ich mich sofort auf den Weg mache. Nein, bitte. Bitte bleib. Ich habe noch zwei Fragen. Die erste: Eure großen Verdienste bei der schwierigen Arbeit als Chef der Geheimwache beim Prokurator von Judäa geben mir die angenehme Möglichkeit, darüber nach Rom zu berichten. Ich erfülle nur meine Pflicht im kaiserlichen Dienst. Aber ich möchte euch bitten, wenn man euch eine Versetzung nebst Beförderung in Aussicht stellt, verzichtet darauf. Und bleibt hier. Ich möchte mich um keinen Preis von euch trennen. Mag man euch auf andere Weise ehren. Ich bin glücklich, unter euch zu dienen, Hegemann. Das freut mich. Das freut mich. Also, meine zweite Frage. Sie betrifft diesen, wie heißt er gleich? Judas, ja. Judas aus Kyriat. Man sagt, er habe Geld dafür bekommen, dass er diesen wahnsinnigen Philosophen so gastfreundlich bei sich aufnahm. Er wird es bekommen. Es ist eine große Summe. Das kann niemand wissen, Hegemann. Selbst ihr nicht? Leider, selbst ich nicht. Aber dass er dieses Geld heute Abend bekommen wird, weiß ich gewiss. Man wird ihn in den Palast des Kaiphas rufen. Dieser habgierige Greis aus Kyriat. Es ist doch ein Greis. Der Prokurator irrt nie. Doch diesmal irrt er. Judas aus Kyriat ist ein junger Mann. Was ihr sagt? Könnt ihr ihn mir charakterisieren? Ist es ein Fanatiker? Oh nein, Prokurator. So. Noch etwas? Er ist sehr schön. Und weiter? Naja, da vielleicht eine Leidenschaft. Es ist schwer, in dieser riesigen Stadt alles so genau zu kennen, Prokurator. Oh nein, Afranios. Schmälert doch eure Verdienste nicht. Eine Leidenschaft hat er, Prokurator. Die Leidenschaft fürs Geld. Was treibt er? Er arbeitet in der Wechslerbude bei einem Verwandten. Ah, so, ja. So. Folgendes. Ich habe heute eine Information bekommen, dass man ihn in dieser Nacht erstechen wird. Ihr habt euch zu schmeichelhaft über mich geäußert, Prokurator. Ich glaube, ich verdiene nicht, dass ihr lobend über mich berichtet. Ich habe diese Information nicht. Ihr seid höchsten Lohnes würdig, aber die Information habe ich dennoch. Ich erlaube mir zu fragen, von wem? Möchte ich noch nicht sagen, zumal sie zufällig aus dunkler Quelle und unglaubwürdig ist. Aber ich bin verpflichtet, alles vorauszusehen. Das verlangt ja mein Amt von mir. Und Mehr als allem glaube ich meinem Vorgefühl. Vorgefühl, das hat mich ja noch niemals getrogen. Die Information besagt, dass einer der heimlichen Freunde Nazris empört über den ungeheuerlichen Verrat des Geldwechslers mit seinen Spießgesellen Abrede getroffen hat, ihn heute Nacht zu töten und das Geld, das er für den Verrat erhielt, dem hohen Priester zuzustellen mit einem Zettel. Ich gebe das verruchte Geld zurück. Was meint ihr? Wird es dem hohen Priester angenehm sein, in der Festnacht ein solches Geschenk zu bekommen? Es wird ihm nicht nur unangenehm sein, ich glaube sogar, Prokurator, das würde einen großen Skandal auslösen. Ich bin derselben Meinung. Darum bitte ich euch, dieser Sache nachzugehen. Das heißt, alle Maßnahmen zu treffen, um Judas aus Kiriat zu schützen. Der Befehl des Hegemons wird ausgeführt. Doch ich muss den Hegemon beruhigen. Der Plan der Bösewichter ist außerordentlich schwer auszuführen, wenn man es bedenkt. Den Mann ausfindig machen, ihn nachstechen, außerdem erfahren, wie viel er bekommen hat, dann das Geld dem Kaiphas zustellen und das alles in einer Nacht. Heute? Nichtsdestoweniger wird man ihn heute Nacht erstechen. Mein Vorgefühl sagt es mir. Ich versichere es euch. Es hat mich noch nie getrunken. Jawohl. Man wird ihn also erstechen, Hegemon? Ja. Meine ganze Hoffnung gründet sich nun auf eure Verlässlichkeit, die alle Welt in Erstaunen setzt. Ich habe die Ehre. Und ich wünsche euch Freude und Gesundheit. Richtig. Das hatte ich beinahe vergessen. Ich stehe ja in eurer Schuld. Nein, Prokurator. Ihr schuldet mir nicht. Aber warum denn nicht? Erinnert euch, als ich in Jerusalem einzog, die Menge der Bettler? Ja? Ich wollte ihnen Geld zuwerfen und hatte keins bei mir. Habt ihr mir ausgeholfen? Prokurator, das war doch nur eine Bagatelle. Ja, auch eine Bagatelle sollte man nicht vergessen. Pilatus wandte sich um, griff nach dem Sessel hinter sich, holte unter der Toga einen Lederbeutel hervor und reichte ihn seinem Gast. Der nahm ihn mit einer Verbeugung entgegen und barg ihn unterm Umhang. Ich erwarte euren Bericht von der Beerdigung. Aber auch vom Ausgang der Sache mit Judas aus Kiriat noch heute Nacht. Afranios hört ihr noch heute Nacht. Die Wache bekommt Befehl, mich zu wecken, sobald er erscheint. Ich erwarte euch. Der Chef der Geheimwache wandte sich ab und verließ den Balkon. Man hörte den nassen Sand unter seinen Füßen knirschen. Dann klapperten seine Schritte über den Marmor zwischen den beiden Löwen. Dann schnitt er seine Beine ab, dann den Rumpf und endlich verschwand auch die Kapuze. Der Prokurator sah, dass die Sonne versunken und die Dämmerung angebrochen war. Vielleicht war die Dämmerung auch der Grund, dass sich der Prokurator äußerlich jäh veränderte. Er schien zusehends zu altern, wurde krumm und machte überdies einen beunruhigten Eindruck. Einmal blickte er sich um und zuckte zusammen, als er auf der Lehne des leeren Sessels die Toga liegen sah. Die Festnacht rückte näher, die abendlichen Schatten trieben ihr Spiel. Und wahrscheinlich war es dem ermüdeten Prokurator so vorgekommen, als sitze jemand im leeren Sessel. Er leistete sich eine Anwandlung von Kleinmut und griff nach der Toga, ließ sie aber liegen und lief auf dem Balkon hin und her, bald die Hände reibend, bald an den Tisch tretend und nach der Schale greifend, bald innehaltend und sinnlos das Mosaikpflaster anstarrend, als wolle er irgendwelche Schriftzeichen herauslesen. Zum zweiten Mal an diesem Tag überkam ihn Schwermut. Er rieb sich die Schläfe, die jetzt nur noch dumpf schmerzte, der höllische Schmerz vom Morgen war vergangen, und mühte sich, die Ursache seiner Seelenqualen zu ergründen. Er erkannte sie sehr bald. Doch er versuchte, sich selbst zu betrügen. Es war ihm klar, dass er heute Mittag etwas für immer versäumt hatte. Und dass er dieses Versäumnis nun durch belanglose und vor allem verspätete Maßnahmen wieder gut machen wollte. Sein Selbstbetrug bestand darin, dass er sich einzureden suchte, die jetzigen Maßnahmen seien nicht weniger wichtig als das am Morgen gefällte Urteil. Doch das gelang dem Prokurator sehr schlecht. Bei einer Wendung blieb er plötzlich stehen und stieß einen Pfiff aus. Als Antwort erscholl in der Dämmerung tiefes Gebell, und aus dem Garten kam ein mächtiger Hund mit spitzen Ohren, grauem Fell und einem Halsband mit Goldbeschlägen auf den Balkon gesprungen. Banga. Banga. Der Hund stellte sich auf die Hinterpfoten, legte die vorderen seinem Herrn auf die Schultern, sodass er ihn fast zu Boden warf, und leckte ihm die Wange. Der Prokurator setzte sich in den Sessel. Banga legte sich mit hängender Zunge, hechelnd, seinem Herrn zu Füßen, und die Freude in seinen Augen kam daher, dass das Gewitter vorbei war. Das einzige auf der Welt, wovor der furchtlose Hund Angst hatte. Und auch daher, dass er wieder bei dem Mann war, den er liebte, achtete und für den mächtigsten der Welt ansah, für den Beherrscher aller Menschen, wodurch er auch sich für ein privilegiertes, höheres und besonderes Wesen hielt. Dennoch spürte der Hund, der in den abendlichen Garten blickte, dass seinen Herrn ein Unglück ereilt hatte. Darum stand er wieder auf, trat seitlich zu ihm und legte ihm die Vorderpfoten und den Kopf auf die Knie, wobei er die Toga mit nassem Sand befleckte. Er wollte ihn wohl trösten und gemeinsam mit ihm dem Unheil begegnen. Das versuchte er sowohl mit den Augen auszudrücken, die seinen Herrn anschielten, als auch mit den wachsam gespitzten Ohren. So begrüßten sie beide, Hund und Mensch, die einander liebten, auf dem Balkon die festliche Nacht. Pesach. Zur selben Zeit trat in einer Gasse der Unterstadt, einer geknickten Gasse, die sich in Stufen zu einem der Stadtteiche hinabsenkte, aus der Pforte eines unansehnlichen Hauses, dessen kahle Mauer an die Gasse grenzte, während die Fenster auf den Hof gingen, ein junger Mann mit sorgfältig gestutztem Bärtchen. Er trug eine weiße Keffiyeh, die ihm auf die Schultern fiel, einen neuen blauen Festtagstalit mit Troddeln am unteren Saum und nagelneue, knarrende Sandalen. Der adlernasige Schönling, für das große Fest herausgeputzt, schritt munter aus, überholte die Passanten, die zum Festschmaus heimeilten, und sah ein Fenster nach dem anderen aufleuchten. Durch die Straße, längs des Basars, schritt er zum Palast des Hohenpriesters Kaiphas am Fuß des Tempelberges. Kurz darauf konnte man ihn ins Tor des Kaiphas-Palastes eintreten sehen. Abermals kurze Zeit später verließ er das Gebäude wieder. Nach dem Besuch im Palast, in dem bereits Leuchter und Fackeln brannten und festliche Hast herrschte, schritt der junge Mann noch munterer, noch freudiger aus und eilte zurück in die Unterstadt. An der Ecke, wo die Straße auf den Basarplatz mündete, überholte ihn im Gedränge und Geschiebe tänzelnden Ganges eine grazile Frau, der ein schwarzer Schleier über die Augen fiel. Als sie an dem schönen jungen Mann vorbeikam, hob sie für einen Moment den Schleier und warf ihm einen Blick zu, verlangsamte jedoch nicht den Schritt, sondern beschleunigte ihn, als wolle sie sich vor ihm verbergen. Der junge Mann bemerkte die Frau nicht nur, nein, er erkannte sie, und als er sie erkannte, zuckte er zusammen, blieb stehen, starrte ihr ungläubig auf den Rücken und stürzte dann hinter ihr her. Indem er fast einen Passanten umrannte, der einen Krug in den Händen hielt, holte er sie ein. Nisa. Du bist das Judas. Ich habe dich nicht gleich erkannt. Das ist übrigens nicht schlecht. Bei uns gilt das als Omen, der nicht erkannte, wird reich. Wohin gehst du, Nisa? Warum willst du das wissen? Wie denn? Wir waren doch verabredet. Ich wollte zu dir kommen, du hast gesagt, du würdest den ganzen Abend zu Hause sein. Ach was, ich habe mich gelangweilt. Ihr feiert euer Fest und was mache ich inzwischen? Da sitzen, zuhören, wie du auf der Terrasse seufzt? Nein, nein. Ich habe mich entschlossen, aus der Stadt zu gehen, um den Nachtigallen zu lauschen. Aus der Stadt? Allein? Natürlich allein. Erlaube mir, dich zu begleiten. Warum sagst du nichts, Nisa? Werde ich mich mit dir nicht langweilen? Na gut, gehen wir. Aber wohin? Wohin? Warte. Geh zum Olivenhain nach Gethsemane, jenseits des Kidron, verstanden? Ja. Ich gehe voraus, aber lauf mir nicht zu dicht nach, halte Abstand. Ich gehe voraus, wenn du über den Fluss kommst, du weißt, wo die Grotte ist. Ich weiß. Du gehst an der Ölpresse vorbei, bergan und biegst zur Grotte ab. Dort werde ich sein. Aber statt Nisas löste sich von einem dicken Ölbaumstamm eine vierschrötige Männergestalt und sprang auf ihn zu, etwas Blitzendes in der Hand, das sofort wieder erlosch. Judas stieß einen leisen Schrei aus und wollte zurücklaufen, doch ein zweiter Mann versperrte ihm den Weg. Der erste, der vor ihm war, fragte: Wie viel Geld hast du vorhin bekommen? Sag's, wenn dir dein Leben lieb ist. Hoffnung blitzte in Judas auf und er schrie verzweifelt: 30 Tetradrachmen, ich habe sie bei mir, da ist das Geld, nehmt es doch, lasst mir das Leben. Der Mann entriss ihm augenblicks den Beutel. Im selben Moment zog der hinter ihm ein Messer auf und traf den Verliebten unterm Schulterblatt. Es schleuderte ihn nach vorn. Er warf die Hände mit verkrümmten Fingern in die Luft. Der Mann vor ihm fing ihn mit seinem Messer auf und stieß es ihm bis an das Heft ins Herz. Sagte Judas. Weiter gab er keinen Laut von sich. Sein Körper schlug so heftig zu Boden, dass es einen dumpfen Aufprall gab. Da erschien auf der Straße eine dritte Gestalt. Dieser dritte trug einen Umhang mit Kapuze. Rasch wickelten die Mörder den Geldbeutel samt einem Zettel, den der Dritte ihnen gegeben hatte, in Leder und verschnürten ihn über Kreuz. Der Zweite schob das Päckchen ins Hemd. Dann liefen die beiden Mörder vom Weg nach verschiedenen Seiten davon. Und die Finsternis zwischen den Ölbäumen verschluckte sie. Der Dritte jedoch, der Mann mit der Kapuze, kauerte sich neben dem Ermordeten nieder und schaute ihm ins Gesicht. Im Schatten schien es kreideweiß und von durchgeistigter Schönheit. Bald darauf war nichts Lebendiges mehr auf der Straße. Der entseelte Körper lag mit ausgebreiteten Armen da. Der linke Fuß befand sich in einem Fleck Mondlicht, sodass jedes Riemchen der Sandale deutlich zu sehen war. Der ganze Gethsemane-Garten hallte wieder vom Nachtigallensang. Wohin sich die beiden Mörder des Judas wendeten, weiß niemand. Aber der Weg des Dritten mit der Kapuze ist bekannt. Der Palast Herodes des Großen hatte keinen Anteil an der festlichen Osternacht. In den hinteren Räumen, die nach Süden gingen, und die Offiziere der römischen Kohorte sowie den Legaten der Legion beherbergten, brannten Lichter. Dort waren Leben und Trubel. Der vordere Teil des Palastes, der nur einen einzigen und überdies unfreiwilligen Bewohner hatte, den Prokurator, sah mit all seinen Säulen und Goldstatuen aus, als wäre er vom grellen Mondlicht erblindet. In diesem Teil herrschten Stille und Finsternis. Der Prokurator wie er zu Afranius gesagt hatte, mochte nicht hineingehen. Er befahl, ihm das Bett auf dem Balkon zu richten, da, wo er gespeist und am Morgen Jeschua verhört hatte. Er legte sich auf das zurechtgemachte Ruhebett, aber der Schlaf floh ihn. Der nackte Mond hing hoch am klaren Himmel und der Prokurator ließ mehrere Stunden kein Auge von ihm. Gegen Mitternacht erbarmte sich der Schlaf des Hegemons. Er gähnte krampfhaft, hakte den Mantel auf und warf ihn ab. Dann löste er den Gürtel mit dem breiten Stahlmesser in der Scheide vom Hemd, legte ihn in den Sessel neben dem Ruhebett, entledigte sich der Sandalen und streckte sich aus. Banga sprang sogleich zu ihm aufs Bett und legte sich neben ihn, Kopf an Kopf. Der Prokurator streichelte ihm den Hals und schloss endlich die Augen. Erst dann schlief auch der Hund ein. Oh, ihr Götter, ihr Götter. Diese blöde Hinrichtung. Das Ruhebett stand im Halbdunkel. Eine Säule verdeckte den Mond. Doch von den Stufen zog sich ein Mondlichtband bis zum Bett. Kaum hatte der Prokurator die Verbindung zu seiner wirklichen Umgebung verloren, bewegte er sich die leuchtende Bahn entlang und ging aufwärts, geradewegs zum Mond. Im Schlaf lachte er vor Glück. So herrlich war es auf dieser durchsichtigen blauen Straße. Denn Banga begleitete ihn. Und neben ihm ging der Wanderphilosoph. Oh, ihr Götter, diese blöde Hinrichtung. Sie hat doch gar nicht stattgefunden. Ich beschwöre dich, sag mir, sie war doch gar nicht. Natürlich war sie gar nicht. Es ist der bloße Vorwurf. Kannst du das beschwören? Ich beschwöre es. Oh, weiter brauche ich nichts. Nein, die Hinrichtung hatte nicht stattgefunden. Darum war es herrlich, diese Treppe zum Mond hinaufzugehen. Freie Zeit hatten sie, so viel sie wollten. Und ein Gewitter stand erst gegen Abend zu erwarten. Und die Feigheit war ohne Zweifel eine der schrecklichsten Sünden. So sagte Jeschua HaNazri. Nein, Philosoph, ich widerspreche dir. Es ist die schrecklichste Sünde. Einmal waren nicht feige gewesen, der jetzige Prokurator von Judäa und ehemalige Tribun einer Legion. Damals, im Tal der Jungfrauen, als die grimmen Germanen den Riesenrattenschlechter fast zerfleischt hätten. Aber ich bitte euch, Philosoph, ihr könntet doch bei eurem Verstand nicht annehmen, der Prokurator von Judäa werde wegen eines Menschen, der ein Verbrechen wider den Kaiser begangen hat, seine Karriere aufs Spiel setzen. Selbstverständlich würde er seine Karriere aufs Spiel setzen. Am Morgen hätte er es noch nicht getan, doch jetzt, in der Nacht, nachdem er alles erwogen hatte, war er dazu bereit. Er würde alles aufs Spiel setzen, um diesen gänzlich unschuldigen, verrückten Träumer und Arzt vor der Hinrichtung zu retten. Wir werden jetzt immer beisammen sein, wo der eine ist, sei er auch. Der andere, gedenkt man meiner, wird man auch deiner gedenken, meiner, des Aussätzlingssohnes, unbekannter Eltern und deiner, Sohnes eines Königs und Sterndeuters und des schönen Müllers Tochter, Pila. Ja, vergiss es nicht. Gedenke meiner, des Sterndeutersohnes. schön war das alles. Doch umso schrecklicher war das Erwachen. Banga knurrte den Mond an und die blaue Straße, die so glatt war wie mit Öl begossen, brach vor dem Prokurator ab. Er schlug die Augen auf und das Erste, woran er dachte, war, dass die Hinrichtung doch stattgefunden hatte. Das Erste, was der Prokurator tat, war, dass er mit gewohnter Bewegung nach Bangas Halsband griff. Dann suchte er mit kranken Augen den Mond und sah, dass der etwas weiter gerückt war und silbrig glänzte. Sein Licht war stärker als das unangenehme Flackerlicht, das auf dem Balkon dicht vor seinen Augen spielte. In der Hand des Centurius Marcus Rattenschlechter loderte eine blakende Fackel. Der sie hielt, schielte mit Angst und Wut auf das gefährliche Tier, das zum Sprung ansetzte. Nachts und beim Mondschein finde ich keine Ruhe. Oh, ihr Götter, ihr habt auch einen üblen Beruf, Markus. Ihr verkrüppelt die Soldaten. Nehmt es nicht übel, Centurio. Meine Situation, ich wiederhole es, ist noch schlimmer. Was wollt ihr? Der Kommandant der Geheimwache möchte zu euch. Ruft ihn her. Ruft ihn her. Auch beim Mondlicht finde ich keine Ruhe. Ruhig. Banga. Ich bitte, mich vor Gericht zu stellen, Prokurator. Ihr hattet recht. Ich habe es nicht verstanden, Judas aus Kiryat zu schützen. Man hat ihn erstochen. Ich bitte, mich vor Gericht zu stellen und mich zu entlassen. Es dünkte Afranius, dass ihn vier Augen anblickten. Zwei Hundeaugen und zwei Wolfsaugen. Unter der Chlamys holte er einen blutverkrusteten Geldbeutel hervor. Diesen Geldbeutel haben die Mörder dem hohen Priester ins Haus geworfen. Das Blut daran ist das Blut des Judas aus Kiryat. Wie viel ist drin? 30 Tetradrachen. Wenig. Wo ist der Ermordete? Das weiß ich nicht. Morgen werden wir mit der Untersuchung beginnen. Aber dass er tot ist, das wisst ihr genau. Ich tue diese Arbeit in Judäa schon 15 Jahre, Prokurator. Schon unter Valerius Gratus begann ich meinen Dienst. Um sagen zu können, dass jemand tot ist, muss ich nicht unbedingt die Leiche gesehen haben. Ich melde euch also, dass der Mann, den man Judas aus Kiryat nennt, vor wenigen Stunden erstochen wurde. Oh, verzeiht mir, Afranius, ich bin noch nicht richtig wach, sonst hätte ich das nicht gesagt. Ich schlafe schlecht und sehe fortwährend ein Mondstrahl vor mir. Es ist zum Lachen. Stellt euch vor, mir ist es, ginge ich den Strahl entlang. Ich möchte eure Mutmaßungen zu diesem Fall wissen. Wo werdet ihr ihn suchen? Setzt euch doch, Kommandant der Geheimwache. Ich denke, ich werde ihn in der Nähe der Ölpresse im Garten Gethsemane suchen. So, so. Warum denn gerade dort? Wie gewonnen. Ich vermute, Judas wurde nicht in Jerusalem selbst und auch nicht fern von der Stadt ermordet, sondern in ihrer Nähe. Ich halte euch für einen der hervorragendsten Kenner eures Fachs. Wie es in Rom steht, das weiß ich nicht, aber in den Kolonien, da findet ihr nicht euresgleichen. Aber erklärt mir, warum ihr ihn gerade dort suchen wollt. Ich halte es für ausgeschlossen, dass Judas innerhalb der Stadt irgendwelchen verdächtigen Gesellen in die Hände fiel. Es ist unmöglich, jemanden auf der Straße zu ermorden. Also hätte man ihn in irgendeinen Keller locken müssen. Meine Leute haben die ganze Unterstadt durchgekämmt und hätten ihn gewiss gefunden. Er ist aber nicht in der Stadt. Dafür verbürge ich mich. Wenn er weit weg von der Stadt ermordet worden wäre, hätten die Mörder das Päckchen mit dem Geld nicht so schnell in den Hof des Kaifers werfen können. Also wurde er in der Nähe der Stadt ermordet. Und er wurde aus der Stadt gelockt. Ich begreife nicht, wie das geschehen konnte. Herr Prokurator, das ist die schwierigste Frage dieses Falles. Und ich weiß nicht, ob es mir gelingen wird, sie zu klären. Wirklich rätselhaft. Wie? Ein gläubiger Jude verlässt am Abend des Festes die Ostermahlzeit, geht aus unbekannten Gründen vor die Stadt hinaus und wird dort umgebracht. Wer könnte ihn dorthin gelockt haben? Und womit? Vielleicht eine Frau? Auf keinen Fall, Prokurator. Das ist vollkommen ausgeschlossen. Wir müssen streng logisch vorgehen. Wer war am Tod des Judas interessiert? Ein paar Vagabunden und Phantasten. Ein Kreis, in dem es keine einzige Frau gab. Wer heiraten will, muss Geld haben. Wer Kinder in die Welt setzen will, ebenfalls. Und wer einen Mann mit Hilfe einer Frau ermorden will, muss sehr viel Geld haben. Und Vagabunden haben keins. Eine Frau war nicht in die Sache verwickelt, Prokurator. Mehr noch, die Annahme, dass eine Frau damit zu tun hatte, würde uns nur von der Spur ablenken, die Untersuchung stören und mich in Verwirrung bringen. Ich vergaß zu fragen, wie hat man es fertiggebracht, Kaifers das Geld ins Haus zu werfen? Seht, Prokurator, das ist nicht sonderlich schwer. Die Räche haben sich hinter den Palast geschlichen, wo die Gasse den hinteren Hof beherrscht, und das Päckchen über die Umzäunung geworfen. Mit Zettel? Ja, genau wie ihr vermutet hattet, Prokurator. Ich sehe, dass ihr vollkommen recht habt, Afranius. Ich habe mir nur erlaubt, eine Vermutung zu äußern. Sie ist leider unzutreffend, Prokurator. Aber was steckt dann dahinter? Ich glaube, dieses Geld. Ein bemerkenswerter Gedanke. Aber wer konnte ihm nachts vor der Stadt Geld anbieten? Und wofür? Oh nein, Prokurator, so war es nicht. Ich habe eine einzige Vermutung. Und wenn sie falsch ist, werde ich wohl keine anderen Erklärungen finden. Judas wollte sein Geld an einem entlegenen, ihm allein bekannten Ort verstecken. Eine sehr scharfsinnige Erklärung, ja. So ist die Sache offenbar gewesen. Das verstehe ich euch. Nicht irgendwelche Leute haben ihn vor die Stadt gelockt, sondern eine persönliche Angelegenheit. Ja, ja, ja. So ist es. Ja. Judas war misstrauisch. Er versteckte sein Geld. Ja. Ihr sagtet in Gethsemane. Warum ihr ihn ausgerechnet dort suchen wollt, das begreife ich nicht. Oh, Prokurator, das ist sehr einfach. Niemand wird Geld an einer Landstraße verstecken, an einem ungeschützten Ort. Judas war weder auf der Straße nach Hebron noch auf der Straße nach Bethanien. Er muss an einem geschützten, etwas abseits gelegenen Ort gewesen sein, wo Bäume stehen. Das ist doch so einfach. Außer Gethsemane gibt es keine solchen Orte bei Jerusalem. Und außerdem konnte Judas nicht sehr weit weggehen. Er hat mich vollkommen überzeugt. Was soll jetzt geschehen? Ich werde unverzüglich die Mörder suchen lassen, die Judas vor der Stadt aufspürten. Und ich selber werde mich unterdessen dem Gericht stellen, wie ich euch bereits sagte. Aber warum denn? Meine Leute haben ihn entwischen lassen, als er gegen Abend aus dem Palast des Kaifers kam. Wie das geschehen konnte, ist mir unbegreiflich. So etwas ist mir noch nie passiert. Er wurde sofort nach unserem Gespräch unter Beobachtung genommen. Aber am Basar schlug er plötzlich einen Haken und verschwand spurlos. So ein Haken? Nun, ich halte es nicht für notwendig, euch vor Gericht zu stellen. Ihr habt doch alles getan, was ihr konntet, und niemand in der ganzen Welt hätte mehr tun können als ihr. Bestraft eure Häscher, die Judas aus den Augen verloren haben, disziplinarisch, aber ich wünsche, dass sie nur eine sehr milde Strafe bekommen. Letzten Endes haben wir alles getan, um diesen Taugenichts zu schützen. Ich Ich kann mir denken, was bei Kaifas los war. Prokurator. Es entstand große Erregung. Ich wurde alsbald hinzugerufen. Interessant ist das, interessant. Ich erlaube mir zu widersprechen, Prokurator. Es war nicht interessant, es war höchst langweilig und ermüdend. Auf meine Frage, ob man im Kaifas-Palast jemandem Geld gezahlt habe, wurde mir kategorisch versichert, das sei nicht der Fall. Ja, so? Ja, dann eben nicht. Umso schwerer wird es sein, die Mörder zu finden. Vollkommen richtig, Prokurator. Afranius, mir ist da plötzlich etwas eingefallen. Hat er sich vielleicht das Leben genommen? Oh, Prokurator, nein, verzeiht, aber das ist ganz unwahrscheinlich. Oh, in dieser Stadt ist alles möglich. Ich möchte wetten, dass sich dieses Gerücht in kürzester Zeit in der ganzen Stadt verbreiten wird. Das kann sein, Prokurator. Ich hätte zu gern gesehen, wie sie ihn ermordet haben. Er wurde außerordentlich kunstvoll ermordet. Woher wisst ihr das? Habt die Güte, eure Aufmerksamkeit diesem Geldbeutel zuzuwenden, Prokurator. Ich verbürge mich dafür, das Blut des Judas floss in Strömen. Ich habe in meinem Leben schon viele Ermordete gesehen, Prokurator. Er wird also nicht mehr aufstehen. Doch, Prokurator, er wird, wenn über ihm die Posaune des Messias erschallt, den man hier erwartet. Aber nicht früher. Genug, Afranius. Diese Frage ist klar. Kommen wir nun zum Begräbnis. Die Gekreuzigten sind begraben, Prokurator. Oh, Afranius, euch vor Gericht zu stellen, das wäre doch ein Verbrechen. Ihr seid höchsten Lohnes wert. Wie war es? Den einen Leichnam hat man auf dem Gipfel nicht mehr vorgefunden. Ah. Dass ich das nicht vorausgesehen habe. Ihr braucht euch nicht zu sorgen, Prokurator. Die Leichen von Dismas und Gestas, deren Augen von Raubvögeln herausgepickt waren, wurden aufgenommen. Dann machte man sich auf die Suche nach dem dritten Leichnam. Er wurde sehr bald gefunden. Ein gewisser Levi Matthäus. Ja, Prokurator. Levi Matthäus hatte sich in einer Höhle am Nordhang des Schädelberges verborgen und wartete auf die Dunkelheit. Der nackte Körper von Jeschua HaNazri befand sich bei ihm. Als die Wache mit einer Fackel in die Höhle eindrang, fiel Levi in Wut und Verzweiflung. Er schrie, er habe keinerlei Verbrechen begangen und laut Gesetzes habe jedermann das Recht, einen gerichteten Verbrecher zu beerdigen, wenn er es wünsche. Levi Matthäus sagte, er wolle sich nicht von der Leiche trennen. Er war aufgebracht, schrie zusammenhanglos, es flehte, drohte, stieß Verwünschungen aus. Man musste ihn verhaften. Nein, Prokurator, nein, es gelang den frechen Verrückten zu beruhigen, indem man ihm versicherte, man werde den Leichnam beerdigen. Als Levi das erfasst hatte, wurde er still. Doch er erklärte, er werde nirgendwo hingehen und wünsche, am Begräbnis teilzunehmen. Er sagte, er werde nicht weggehen, selbst wenn man ihn umbringe. Und bot sogar zu diesem Zweck ein Brotmesser an, das er bei sich hatte. Hat man ihn weggejagt? Nein, Prokurator, nein. Levi Matthäus wurde zusammen mit den Körpern der Gerichteten auf den Wagen geladen und 2 Stunden später erreichte man eine einsame Schlucht im Norden von Jerusalem. Dort hob die Mannschaft, die sich bei der Arbeit abwechselte, binnen 2 Stunden eine tiefe Grube aus, in der die 3 Toten beerdigt wurden. Nackt? Nein, Prokurator, die Mannschaft hatte zu diesem Zweck Chitone mitgenommen. Den Toten wurden Ringe an die Finger gesteckt. Jeschuas Ring hatte 1 Markierung, der Ring von Dismas 2 und der von Gestas 3. Die Grube wurde zugeschüttet und mit Steinen bedeckt. Ach, hätte ich das vorher geahnt. Ich müsste diesen Levi Matthäus sprechen. Ist hier, Prokurator. Oh, ich danke euch für alles, was ihr in dieser Sache getan habt. Die Mannschaft, die die Toten beerdigte, erhält eine Belohnung. Ja? Die Häscher, die Judas aus den Augen verloren, kriegen einen Verweis. Levi Matthäus soll jetzt gleich zu mir kommen. Ich brauche weitere Einzelheiten zum Fall. Jeschua. Zu Befehl, Prokurator. Afranius verschwand im Garten und hinter Pilatus tauchten Diener mit Lichtern in den Händen auf. Drei Leuchter wurden vor dem Prokurator auf den Tisch gestellt und sofort wich die Mondnacht zurück in den Garten, als hätte Afranius sie mit sich fortgenommen. Statt seiner betrat den Balkon ein kleiner, magerer Mann in Begleitung des riesigen Centurio. Dieser entfernte sich auf einen Blick des Prokurators sofort in Richtung Garten und verschwand. Der Prokurator sah den Ankömmling gespannt und etwas erschrocken an, wie man einen Menschen ansieht, von dem man viel gehört, an den man oft gedacht hat und der nun endlich vor einem steht. Der Ankömmling, etwa 40 Jahre alt, war schwarzhaarig, zerlumpt und schmutzverkrustet. Unter gesenkten Brauen hervor warf er Wolfsblicke. Insgesamt wirkte er höchst unansehnlich und glich eher einem der Stadtbettler, die scharenweise auf den Tempelterrassen oder auf den Basaren der lauten und schmutzigen Unterstadt lungerten. Das Schweigen währte lange. Unterbrochen wurde es von dem seltsamen Gebaren des Mannes, den man Pilatus vorgeführt hatte. Er wechselte die Farbe, wankte und wäre gefallen, hätte er sich nicht mit seiner schmutzigen Hand am Sessel festgehalten. Was hast du? Nichts. Was hast du? Antwort. Ich bin müde. Setz dich. Warum setzt du dich nicht in den Sessel? Ich bin schmutzig und würde ihn verderben. Man wird dir sogleich zu essen geben. Ich bin nicht hungrig. Warum lügst du? Du hast doch den ganzen Tag noch nichts gegessen, vielleicht sogar noch länger. Na schön, dann isst du eben nichts. Ich habe dich rufen lassen, damit du mir das Messer zeigst, das du bei dir hattest. Die Soldaten haben es mir weggenommen, als sie mich herbrachten. Gebt es mir zurück. Ich muss es einem Besitzer zustellen, denn ich habe es gestohlen. Warum? Um die Stricke zu zerschneiden. Markus, gib mir sein Messer. Der Centurio zog aus einem der beiden Futterale an seinem Gürtel ein schmutziges Brotmesser, reichte es dem Prokurator und entfernte sich wieder. Wo hast du das Messer genommen? In einem Brotladen am Hebron-Tor. Wenn man in die Stadt kommt, gleich links. Beunruhige dich nicht wegen des Messers. Man wird es dem Laden zurückgeben. Ich brauche jetzt etwas anderes. Zeige mir die Handschrift. Die Handschrift, die du bei dir führst und auf der die Worte Jeschuas niedergeschrieben sind. Ihr wollt mir das Letzte nehmen, was ich besitze? Ich habe nicht gesagt, du sollst sie mir geben. Ich habe gesagt, zeige sie mir. Levi griff in seine Kleidung und zog eine Pergamentrolle heraus. Pilatus nahm sie entgegen, entrollte sie, breitete sie zwischen den Lichtern aus und vertiefte sich stirnrunzelnd in die schwer lesbaren, mit Tinte geschriebenen Schriftzeichen. Die krakeligen Zeilen waren kaum zu entziffern. Pilatus kniff die Augen zusammen und beugte sich tief übers Pergament. Sein Finger glitt die Zeilen entlang. Er erkannte, dass das Geschriebene eine unzusammenhängende Kette von Aussprüchen, Daten, Wirtschaftsnotizen und poetischen Bruchstücken war. Er las: Tod gibt Tod es nicht. Gibt es nicht. Gestern haben wir süße, Frühlingsfeigen gegessen. Pilatus schnitt Grimassen vor Anspannung. Er las: Wir werden den klaren Fluss mit dem Wasser des Lebens sehen. Die Menschheit wird durch einen hellen Kristall auf die Sonne blicken. Pilatus zuckte zusammen. In den letzten Zeilen des Pergaments hatte er die Worte entziffert. Die größte Sünde. Feigheit. Nimm, du bist, wie ich sehe, ein Mann des Buches und nicht frommt es dir, dem Einsamen obdachlos in Bettlerkleidung zu gehen. Ich habe in Caesarea eine große Bibliothek, ich bin sehr reich. und möchte dich in meine Dienste nehmen. Du wirst die Papiere ordnen und pflegen und du wirst satt und gekleidet sein. Nein, ich will nicht. Warum nicht? Bin ich dir unangenehm? Fürchtest du mich? Nein, denn du wirst mich fürchten. Es wird dir nicht leicht fallen, mir ins Gesicht zu sehen, nachdem du ihn getötet hast. Schweigen im Geld. Ich weiß, du hältst dich für einen Schüler Jeschuas. Aber ich sage dir, du hast nichts von dem begriffen, was er dich lehrte. Hättest du es nämlich begriffen, so würdest du bestimmt etwas von mir annehmen. Wisse, er hat vor seinem Tod gesagt, er hege gegen niemanden Grimm. Er selbst hätte gewiss etwas angenommen. Du bist hartherzig, er war es nicht. Wo willst du hingehen? Wisse, Hegemon, dass ich in Yashalayim einen Menschen töten werde. Ich möchte es dir sagen, damit du weißt, es wird noch Blut fließen. Das weiß ich auch, dass noch Blut fließen wird. Deine Worte wundern mich nicht. Du willst natürlich mich umbringen. Dich umzubringen wird mir nicht gelingen. Ich bin kein solcher Tor, dass ich darauf rechne. Aber ich werde Judas aus Kirjat töten. Dieser Aufgabe ist der Rest meines Lebens gewidmet. Das wird dir nicht gelingen. Du brauchst dich darum auch nicht mehr zu sorgen. Judas ist in dieser Nacht erstochen worden. Wer hat das getan? Sei nicht eifersüchtig. Ich fürchte, er hatte noch mehr Verehrer außer dir. Wer hat das getan? Ich? Es ist natürlich wenig, was ich getan habe. Dennoch, ich habe es getan. Nun, nimmst du jetzt etwas von mir an? Lass mir ein Stückchen sauberes Pergament geben. Eine Stunde verging. Levi war nicht mehr im Palast. Nur noch die leisen Schritte der Wachposten im Garten unterbrachen die Stille. Der Mond verblasste rasch. Am anderen Himmelsrand stand der kleine, helle Fleck des Morgensterns. Die Leuchter waren längst erloschen. Auf dem Ruhebett lag der Prokurator. Die Hand unter der Wange schlief er und atmete lautlos. Neben ihm schlief Banga. So begrüßte er den Morgen des 15. Nissan, der 5. Prokurator von Judäa, Pontius Pilatus.